الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Liebe Geschwister, zu Beginn jeder Predigt lege ich mir und euch ans Herz, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten, ihn subhanahu wa ta'ala immer, dass seine Zufriedenheit immer als oberste Stelle zu setzen. Liebe Geschwister, zur Taqwa, zur Gottesfurcht Allah Azza wa Jal gegenüber, gehört ein Thema, das ich in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit ansprechen möchte. Es geht um die Güte den Eltern gegenüber. Die Güte den Eltern gegenüber nennt man auf Arabisch Birrul Walidain. Allah hat uns nach dem Tawhid direkt, das heißt nachdem er uns aufgefordert hat, ihn alleine anzubeten, verpflichtend dazu aufgefordert, ihnen gegenüber in Wort und Tat freundlich zu sein. Gleichzeitig verbot er uns, sie in irgendeiner Weise zu kränken. So sagte er sinngemäß, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen, uff, und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Dieses Wort uff, das ist das, was man, ist ein Ausdruck der Unzufriedenheit. Dein Vater verlangt von dir, den Müll rauszubringen, deine Mutter verlangt von dir, einkaufen zu gehen. Egal was, dieses Wort, wenn du sagst, pff, ja, das ist genau das, was in diesem Moment gemeint ist. Lass uns ein wenig aber auch auf die Rhetorik dieser Ayat eingehen. Wenn einer zu einer anderen Person sagt, bleib sitzen, so versteht er automatisch darunter, dass er nicht stehen soll. Sagt er aber zu ihm, bleib sitzen und steh ja nicht auf, so hat er seine Anordnung betont und noch deutlicher zum Ausdruck gebracht. Und genau das finden wir in dieser Ayah wieder. Allah Azza wa Jal hat nicht nur zum guten Umgang aufgefordert, sondern jegliche Form der Kränkung untersagt. Er sagte, uff, und sagte, nicht, schlag sie nicht, denn Worte sind grundsätzlich nicht so schlimm wie Taten oder wie Handgreiflichkeiten. Und er erwähnte einen Ausdruck, der keinen kompletten Satz beinhaltet, sondern nur eine Lautmalerei, denn dadurch hat man schon seine Grenzen überschritten. Solche Ausdrücke sind Ausdrücke des Zornes, die es unbedingt zu unterlassen gilt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davor gewarnt, dass man in seinem Zorn, in seinem Ärger etwas tut, was Allah nicht zufriedenstellt. Und das ist ein Ausdruck davon. Deswegen, als ein Mann einmal zum Propheten kam, sallallahu alaihi wasallam, sagte er, O Gesandter Allahs, was empfiehlst du mir? Gib mir einen Ratschlag. Daraufhin sagte er, sallallahu alaihi wasallam, werde nicht zornig. Der Überlieferer sagte, er wiederholte dies mehrmals. Jedes Mal sagte er, werde nicht zornig. Der Überlieferer ist Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Und gemeint ist, nimm Abstand von den Ursachen des Zornes, denn Zorn an sich ist ein Gefühl, das durch etwas erzeugt werden kann in dir. Wenn man weiß, wo deine Schwächen sind, kann man dich zur Weißglut bringen, wie man schön sagt. Aber wenn du dann einmal zornig geworden bist, passt du auf, dass du nicht solche Ausdrücke sagst, uff oder ähnliches, zu deinen Eltern. Denn Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, nicht derjenige ist stark, der einen anderen zu Boden werfen kann, vielmehr ist man stark, wenn man sich selbst im Zorn unter Kontrolle hat. Überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Und sowieso ein Muslim, der zornig wird, wird zornig, wenn Allahs Gebote überschritten werden, wenn Allahs Grenzen nicht eingehalten werden, ansonsten zu eigenem Zweck. Warum sollte er zornig werden? Was ist es schon wert? Wer ist er, dass seine Persönlichkeit, wenn sie verletzt ist, dass das eine große Rolle spielt? Aber wenn es um Allah geht, ist es etwas anderes, subhanahu wa ta'ala. In dem Moment, sich unter Kontrolle zu haben, das ist die Stärke. Und deswegen überliefert uns Ibn Muflih rahimahullah ta'ala in seinem Buch Al-Adab al-Shar'iyya, dass Ali ibn Abi Talib Folgendes gesagt haben soll, Sanftmut, das heißt, dass eine Person barmherzig ist und sanftmütig ist und mild ist, Sanftmut zeigt sich in Zeiten des Zorns. Und er pflegt auch zu sagen, Verrücktheit ist das Anfangsstadium des Zornes. Das Endstadium des Zornes ist dann die Reue. Wenn man zornig ist, stelle man sich vor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen direkt anspricht mit diesen Worten: Sei nicht zornig. Werde nicht zornig. Hab dich unter Kontrolle. Es gibt viele Dinge, liebe Geschwister, wie man dem Zorn aus dem Weg gehen kann. Aber wir begnügen uns mit vielleicht ein oder zwei Beispielen. Das eine habe ich gerade eben genannt, dass man sich bewusst macht, als würde der Prophet einen sallallahu alaihi wasallam direkt ansprechen. Aber ein weiterer Hinweis nehmen wir aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Abu Dharr überliefert, als er sagte: Wenn jemand zornig wird und gerade steht, also gerade am Stehen ist, soll er sich hinsetzen. Wenn der Zorn dann immer noch nicht von ihm weggegangen ist, dann soll er sich hinlegen. Das ist eine praktische, einfache Möglichkeit, wie man solchen Sachen aus dem Weg gehen kann, inshallah ta'ala. Liebe Geschwister, um noch einmal zurück zu den eigenen Eltern zu kommen und was den Zorn angeht: Allah subhanahu wa ta'ala hat die Güte den Eltern gegenüber vorgeschrieben. Warum? Weil sie deine Eltern sind. Was heißt das? Jeder Vater und jede Mutter hat ein Kind gezeugt. Jeder Vater und jede Mutter ist deswegen Vater und Mutter, weil sie ein Kind gezeugt haben. Deswegen sind sie Eltern. Und deswegen ist dir die Güte ihnen gegenüber auferlegt worden. Das heißt, deine Güte den Eltern gegenüber hängt nicht davon ab, ob sie dir den Islam beigebracht haben, ob sie dich religiös erzogen haben, ob sie dich gut erzogen haben, ob sie dir Manieren beigebracht haben, ob sie dir deine Ausbildung bezahlt haben, egal was. Davon hängt die Güte den Eltern gegenüber nicht ab, sondern weil sie deine Eltern sind, das heißt diejenigen, die dich gezeugt haben. Und das, daraus entnehmen wir, liebe Geschwister, dass die Güte den Eltern gegenüber unabhängig von der Religion ist. Und dafür gibt es mindestens zwei Beweise. Der erste Beweis ist die Aussage im Koran, die keinen Unterschied gemacht hat zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Eltern. Und der zweite Beweis ist der Fall von Asma radiallahu anha, die Tochter von Abu Bakr radiallahu anhu. Sie sagte: Meine Mutter kam zur Zeit des Friedensvertrages von Hudaybiyah, das heißt nach Mekka, weil sie den Kontakt mit mir pflegen wollte. Sie verabscheute den Islam und war eine Götzendienerin. Dann sagte ich: O Gesandter Allahs, meine Mutter ist zu mir gekommen, verabscheut aber den Islam und ist eine Götzendienerin. Soll ich den Kontakt zu ihr pflegen? Er sagte: Ja, pflege den Kontakt zu deiner Mutter. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Und zu guter Letzt, liebe Geschwister, was dir dabei hilft, inshallah ta'ala, deinen Eltern gegenüber gütig zu sein, ist: Geh einfach mal, lieber Bruder, zu einem anderen Muslim, der seine Mutter verloren hat oder seinen Vater verloren hat oder sogar beide Elternteile verloren hat, und frag ihn, was würde er tun, wenn er sie noch einmal in seinem Leben sehen dürfte. Dann wirst du wissen, dass es nur wenige Momente sind und dass diese Chance, die du jetzt hast, entgehen wird. Die Eltern sind ein Tor zum Paradies, und Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir dabei, dieses Tor zu betreten, indem er zwischen dir und deinen Eltern Barmherzigkeit gesetzt hat. Sind sie gestorben, wird das Tor zum Paradies in dieser Hinsicht geschlossen. Ein Mann namens Jahima kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Gesandter Allahs, ich wollte in den Krieg ziehen, dich aber vorher um Rat fragen. Da sagte er: Ist deine Mutter noch am Leben? Er sagte: Ja. Da sagte er: Bleib bei ihr, denn das Paradies befindet sich zu ihren Füßen. In einer anderen Überlieferung fragte er den Mann einmal von rechts. Da kam die Antwort: Das hat ihn wein nicht genug. Da kam er nochmal von links und nochmal von der Mitte. Und jedes Mal sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ich strebe nach dem Angesicht Allahs und dem Jenseits. Er sagte: Ist deine Mutter am Leben? Er sagte: Ja, o Gesandter Allahs. Da sagte er: Wehe dir, kleb an ihrem Fuß, denn dort befindet sich das Paradies. Und für diejenigen Menschen, die einen Vater oder eine Mutter verloren haben, für sie ist folgender Hadith, auch wenn er umstritten ist, aber uns geht um die Bedeutung, von großer Bedeutung. Ein Sahabi namens Abu Usaid Malik radiallahu anhu sagte: Als wir gerade einmal beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam saßen, kam ein Mann von den Banu Salama, ein Stamm, und sagte: O Gesandter Allahs, Gibt es noch irgendeine Form der Güte, die ich meinen Eltern gegenüber nach ihrem Tod erweisen könnte? Er sagte ja, für sie zu beten, um Verzeihung zu bitten, ihr Vermächtnis auszuführen, mit denjenigen Verwandten Kontakt zu pflegen, zu denen du nur über sie verwandt bist, und ihre Freunde ehrenvoll zu behandeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu den Gütigen unseren Eltern gegenüber machen, sowohl zu ihren Lebzeiten als nach ihrem Tod. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.